In Cannes ist am Abend das 64. internationale Filmfestival eröffnet worden. Im Wettbewerb konkurrieren 20 Filme um die Goldene Palme. Zum Auftakt gab es den neuen Film von Woody Allen, die Komödie Midnight in Paris. Woody Allen hat den Film in Cannes vorgestellt. Hier ein kleiner Ausschnitt aus seiner Rede. Paris is a very exciting city. I learned about Paris the same way all Americans do from the movies. Paris ist eine aufregende Stadt und wie die meisten Amerikaner habe ich Paris durch die Filme kennengelernt, mit denen ich groß geworden bin. Ich wollte genau dieses Paris in meinem Film zeigen, so wie ich auch immer New York City zeige, etwa in Manhattan. Eben nicht das Manhattan meines täglichen Lebens. Ich will Manhattan oder Paris emotional zeigen, was diese Städte für mich bedeuten, wie ich mich in ihnen fühle. Da geht es nicht um Authentizität, es ist Paris durch meine Augen. Woody Allen in Cannes. Anke Lewicke wird uns nun vom Auftakt des Filmfestivals berichten. Hallo, guten Abend, Frau Lewicke. Guten Abend. Woody Allens Film über Paris. Wie haben denn die Franzosen auf diesen Film reagiert? Die Franzosen haben gejubelt. Überhaupt war es eigentlich ein sehr schöner Eröffnungsfilm, unterhaltsam wie klug. Und zwar steckt Woody Allen Owen Wilson in Buntfaltenhosen und einem karierten Hemd und lässt ihn als alter Ego durch Paris ziehen. Er ist auch so ein Stadtneurotiker und er ist wie Woody Allen in vielen seiner Filme eben auch ein Künstler, dieser Owen Wilson. Er möchte gerne Schriftsteller werden und er fühlt sich einfach hingezogen zu den ganzen Künstlern in Paris der 20er Jahre und dann kriegt der Film auch so was ganz Märchenhaftes. Es kommt eine Limousine vorgefahren und Owen Wilson landet dann tatsächlich in Paris der 20er Jahre, trifft auf Hemingway, trifft auf Scott Fitzgerald und es ist so schön, wie diese ganzen Schauspieler einfach diese prominenten Persönlichkeiten spielen mit einer Mischung aus Ironie und Hommage. Also da spielt dann Casey Bates eben Gertrude Stein und es ist auch ganz wunderbar, wie Adrian Brody einfach den Dali gibt. Also es ist einfach eine sehr schöne kulturgeschichtliche Reise und gleichzeitig ist es aber auch eine Hommage von Woody Allen einfach an die Künstler, an amerikanische Künstler, die in den 20er Jahren nach Paris ausgezogen sind, die ein ganz liberales, offenes Weltbild hatten und einfach das Leben sozusagen in vollen Zügen genossen haben. Ein Amerikaner in Paris. Und dann spielt auch noch Carla Bruni mit, die Frau des französischen Staatspräsidenten. Welche Rolle hat sie denn? Ja, sie hat nur einen kleinen Mini-Auftritt als Museumsführerin. Und das ist aber eigentlich ganz schön, weil sie dann der Figur von Owen Wilson erklärt, dass ein französischer Mann ruhig zwei Frauen haben kann. Es geht einfach darum, dass man jede Frau ein bisschen anders liebt. Aber wie gesagt, sie ist nur 3 Minuten zu sehen. Aber es war trotzdem ein sehr geschickter Schachzug von Woody Allen, sie einfach zu casten, weil dadurch hat er natürlich schon vorab viel Aufmerksamkeit bekommen. Also nicht nur in der französischen Presse. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist auch so ein ironischer Kommentar, Carla Bruni zu besetzen, einfach auf unsere ganze Celebrity-Kultur. Es kommen ja sehr viele Prominente nach Cannes zu diesem Festival. Wie geht denn Cannes damit um? Das Festival, ja, ein Spagat zwischen Glamour und Filmkunst. Ja, natürlich braucht man die Stars auch immer ein bisschen als Kamerafutter, diesen Aufmarsch auf dem roten Teppich. Und ich finde es immer ganz faszinierend, wie Cannes sozusagen den Glamour nimmt als Lockvogel dann für die Filmkunst und wie sie diesen Glamour hier in Cannes einfach auch inszenieren. Das ist schon immer wunderbar so zu beobachten. Da merkt man einfach, dass Frankreich doch mal eine höfische Kultur war. Also da muss die Etikette bewahrt werden. Da müssen Männer dann Smoking tragen und schwarze Schuhe, mit braunen Schuhen kommt man gar nicht rein. Und auch die Fotografen müssen Smoking und Fliege tragen. Alles muss ins Bild passen. Und am Ende des Aufmarsches steht dann da der Festivaldirektor Gilles Jacob und gibt natürlich allen die Hand und macht allen seine Aufwartung. Also so etwas wie ein höfisches Treiben in Cannes. Und wieder werden auch natürlich zahlreiche Stars der Filmszene nach Cannes kommen. Kauris Mäki, Almodovar, Lars von Trier, die Brüder Dardenne. Wie schafft es das Festival, so attraktiv zu sein? Ja, es gibt ja immer mehr Festivals und auch immer mehr Filme, aber dennoch immer weniger Regisseure, die den Spagat schaffen, Kritiker und Publikum gleichermaßen bei Laune zu halten. Und die wenigen, die es dann noch gibt, die gehen tatsächlich am liebsten nach Cannes, weil man kann das nicht anders sagen. Frankreich ist immer noch die Kinonation Nummer Heinz, es gibt hier ein unglaublich breites Filmverständnis, auch eine Offenheit für ganz ungewöhnliche Erzählformen. Und das nutzt man natürlich auch, weil hier auf dem parallel stattfindenden Filmmarkt werden dann natürlich die Geschäfte getätigt. Und mit dieser ganzen aufmerksamen Kritik kriegt man natürlich eine schöne Rückendeckung. Und ich kann natürlich sagen, als Filmfestivalbesucherin freue ich mich natürlich auf die neuen Filme des Regie-Exzentrikers Lars von Trier, der jetzt einen Katastrophenfilm gemacht hat. Oder Nanni Moretti, der einen Film über den Papst gemacht hat, der nicht mehr Papst sein möchte. Und dann wird dieser Papst noch von Michel Piccoli gespielt. Also man hat so das Gefühl, das kann die 64. Ausgabe so ein Festival der verschiedenen Tonlagen und Filmformen wird. Also ich kann nur sagen, das wird ein großartiges Filmfest. Jetzt sollten wir natürlich, Frau Lewicke, auch noch die deutschen Beiträge erwähnen, die in Cannes zu sehen sein werden. Ja, da gab es natürlich wieder im Vorfeld lange Gesichter, kein deutscher Film im Wettbewerb. Aber dennoch kann ich sagen, ist eigentlich das deutsche Kino hier ganz gut vertreten. Es gibt ja den deutschen Pavillon, dort sitzen die ganzen deutschen Filmförderer. Und in den einzelnen Ländern gibt es ja sehr viel Geld, was auch für internationale Produktionen zur Verfügung steht. Wenn man es denn in Deutschland auch ausgibt, so hat Lars von Trier wieder in Deutschland, in NRW gedreht. Das ist nicht das erste Mal. Und wir haben ja auch einen Film, einen deutschen Film dann in der Certain Regard, das ist auch das offizielle Programm, und zwar den neuen Film von Andreas Dresen, Halt auf freier Strecke. Und Andreas Dresen ist ja eigentlich einer dieser Filmautoren, die ganz gut nach Cannes passen, immer sehr persönliche Stoffe, die ihn bewegen. In diesem neuen Film geht es eben um einen krebskranken Vater, und er hat ihn wieder gemeinsam mit den Schauspielern improvisiert. Und er hatte ja auch Andreas Dresen hier schon vor 3 Jahren einen großen Erfolg mit Auf Wolke 9, da ging es um Sex im Alter, also ein ähnlich schwieriges Thema. Und ich kann nur sagen, wenn man hier so die französische Presse liest, dann wird das neue Werk von Andreas Dresen hier auch sehr erwartet. Und dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, ob im Wettbewerb oder nicht dabei sein ist. Doch, in Cannes alles. In Cannes hat das 64. Internationale Filmfestival begonnen. Wir werden in den nächsten Tagen bis zum Festivalende am 22. Mai selbstverständlich immer wieder darüber berichten. Nun also der Auftakt. Anke Lewicke, vielen Dank.